Kapitel 4 Übung A3 Hören und ergänzen Sie. Ich nehme ein Glas Orangensaft, eine Tasse Kaffee, zwei Scheiben Toastbrot, zwei Rühreier, Butter, Honig und Joghurt mit Früchten. Ich möchte bitte zwei Brötchen, Butter und Marmelade, eingekochtes Ei, zwei Scheiben Lachs, ein Glas Orangensaft und eine Tasse Tee. Ich hätte gern zwei Scheiben Vollkornbrot, etwas Frischkäse, eine Banane, einen Apfel und eine Tasse Kräutertee.